Erster, wenn du zu mir zurückkommst, Israel, sagt Jahwe. Dann sollst du deine schlechten Dinge wegtun. Du sollst nicht mehr untreu sein. Zweiter, dann wirst du ehrlich und treu schwören, so wahr Jahwe lebt. Andere Völker werden durch ihn Segen bekommen. Sie werden ihn loben. Dritter, Jahwe sagt zu den Männern von Juda und Jerusalem, pflügt neues Land. Sät nicht zwischen Dornen. Vierter, Männer von Juda und Bewohner Jerusalems, ändert euer Herz für Jahwe. Sonst wird mein Zorn wie Feuer ausbrechen. Er wird brennen und nicht mehr aufhören. Das passiert wegen eurer schlechten Taten. Fünfter, sagt es in Juda und Jerusalem. Blast die Trompete im ganzen Land. Ruft laut, sammelt euch. Wir müssen in die sicheren Städte gehen. Sechster, stellt ein Zeichen in Richtung Zion auf. Flieht, bleibt nicht stehen. Ich bringe Unglück aus dem Norden. Es wird große Zerstörung geben. Siebter, ein Löwe kommt aus seinem Versteck. Ein Zerstörer der Völker ist aufgebrochen. Er hat seinen Ort verlassen. Er wird dein Land zur Wüste machen. Deine Städte werden zerstört und leer sein. Achter, zieht Trauerkleider an, klagt und weint. Jahwes großer Zorn hat sich nicht von uns abgewendet. Neunter, an diesem Tag, sagt Jahwe, werden der König und die Beamten ratlos sein. Die Priester werden erschreckt sein. Die Propheten werden sich sehr fürchten. Zehnter, ich sagte, ach, Herr Jahwe. Du täuschtest dieses Volk und Jerusalem wirklich. Du sagtest, es wird euch gut gehen. Aber jetzt sterben sie durch das Schwert. Elfter, zu dieser Zeit wird man über dieses Volk und Jerusalem sagen, mein Volk ist wie ein heißer Wind auf den kahlen Bergen in der Wüste. Es ist nicht gut zum Dreschen und nicht gut zum Reinigen. Zwölfter, ein starker Wind kommt von ihnen zu mir. Jetzt werde ich sie richten. Dreizehnter, seht. Er kommt wie Wolken. Seine Wagen sind wie ein Sturm. Seine Pferde sind schneller als Adler. O weh, wir sind besiegt. 14. Jerusalem, reinige dein Herz vom Bösen, damit du gerettet wirst. Wie lange bleiben deine schlechten Gedanken in dir? 15. Hört. Man sagt aus Den und vom Berg Ephraim, dass Unglück kommt. 16. Sagt es den Völkern. Ruft sie gegen Jerusalem auf. Feinde kommen aus einem fernen Land. Sie rufen ihren Kriegsruf gegen die Städte Judas. 17. Sie umzingeln es wie Wächter ein Feld. Das ist, weil es sich gegen mich aufgelehnt hat, sagt Jahwe. 18. Dein Verhalten und deine Taten haben dir das gebracht. Das ist deine Bosheit. Es ist so bitter, dass es dich tötet. 19. Mein Inneres tut weh. Ich habe große Schmerzen. Mein Herz schlägt schnell. Ich kann nicht ruhig sein. Ich höre den Klang der Trompete. Ich höre den Lärm des Krieges. 20. Man meldet immer mehr Zerstörung. Das ganze Land ist besiegt. Meine Häuser und Zelte sind plötzlich zerstört. 21. Wie lange muss ich noch Kriegszeichen sehen? Wie lange muss ich noch Trompeten hören? 22. Mein Volk ist dumm. Sie kennen mich nicht. Sie sind wie dumme Kinder und verstehen nichts. Sie sind klug, wenn es um Böses geht. Aber sie wissen nicht, wie man Gutes tut. 23. Ich sah die Erde an. Sie war leer und öde. Ich sah zum Himmel. Sein Licht war weg. 24. Ich sah die Berge an. Sie bebten. Alle Hügel zitterten. 25. Ich sah hinaus. Kein Mensch war mehr da. Alle Vögel am Himmel flohen. 26. Ich sah hinaus. Das fruchtbare Land war zur Wüste geworden. Alle Städte waren zerstört. Das kam von Jahwe, wegen seines großen Zorns. 27. Jahwe sagt, das ganze Land wird eine Wüste sein. Aber ich werde sie nicht ganz vernichten. 28. Darum ist die Erde traurig. Der Himmel oben wird dunkel. Ich habe das gesagt und bereue es nicht. Ich habe es entschieden und werde es tun. 29. Wegen dem Lärm der Reiter und Bogenschützen fliehen alle Städte. Die Menschen verstecken sich im Gebüsch und klettern auf Felsen. Alle Städte sind leer. Niemand lebt mehr dort. 30. Du bist besiegt, was willst du tun? Du kannst dich in rote Kleider kleiden. Du kannst deine Augen schminken. Es ist umsonst, dich schön zu machen. Deine Liebhaber lehnen dich ab. Sie wollen dich töten. 31. Ich höre Schreie, wie von einer Frau, die ein Kind bekommt. Es sind die Schreie von Tochter Zion. Sie keucht und streckt flehend ihre Hände aus. Sie sagt, oh weh. Mörder töten mich.